Die Kuranstalten und Erholungsheime an verschiedenen Orten der TVÖAK tragen zur Förderung der Gesundheit der Werktätigen bei. In der berühmten Thermalquellen-Kuranstalt Songchon-Onjong in der Gemeinde Onjong, Kreis Songchon, Bezirk Südpyongan und dem Erholungsheim Onpo im Kreis Gyeongsong, Bezirk Nordhamgyong verbringen die Werktätigen schöne Erholungszeiten, wobei sie auch auf Staatskosten medizinisch behandelt werden. Die alkalische Thermalquelle Songchon, die seit 600 Jahren wohlbekannt ist für die Heilung verschiedener Krankheiten wie Arterienverkalkung, chronische Hautentzündung und Ekzem sehr wirkungsvoll. Auch in den Erholungsheimen im herrlichen Gebirge Myohyang und in weiteren Orten wie Haksade, Sogam und Songdan erholen sich die Arbeiter, Bauern und Intellektuellen gemütlich.